Das Problem dieses Narrativs und zugleich sein Potenzial, es lässt sich fantastisch monetarisieren. Medien, insbesondere Boulevardmedien und Social-Media-Plattformen, verdienen viel zu viel Geld mit Misogynie, als dass es sich für sie lohnen würde, weniger frauenfeindlich zu sein. Derlei Erzählungen setzen sich durch nahezu alle Genres fort. In dem mehrteiligen Doku-Porträt über die Popsängerin Britney Spears mit dem Titel Framing Britney Spears von 2021 wird nachgezeichnet, wie die Sängerin schon in jungen Jahren auf allen Ebenen von Fans, Kritikerinnen, Musikindustrie, Journalistinnen und Justiz erst ausgebeutet und dann hängen gelassen wurde. Es wird darin auch ergründet, wie Justin Timberlake mit seinem Musikvideo zu Cry Me a River ökonomisch und künstlerisch davon profitierte, Spears als ruchlose, untreue Antagonistin darzustellen und zu behaupten, sie habe Schuld am Ende ihrer Beziehung. Das Musikvideo ist, wie einer der Protagonisten in der Dokumentation sagt, eine männliche Rachefantasie. Timberlake bricht darin in das Anwesen einer Frau ein, die optisch an Spears angelehnt ist. Eine schwarzhaarige Frau kommt nach, beide knutschen im Bett der Hausbesitzerin und filmen sich dabei. Als eine Art Fluchtfahrer fungiert schließlich der Produzent des Songs, Timbaland. Die schwarzhaarige Frau verlässt die Villa, Timberlake bleibt und versteckt sich, um auf die Rückkehr seiner Ex zu warten. Als das Spears-Double telefonierend das Haus betritt, bemerkt sie seine Anwesenheit nicht und geht duschen, wobei sie vom Sänger heimlich beobachtet wird. Als sie plötzlich das Gefühl hat, nicht allein zu sein, geht sie, in ein Handtuch gewickelt, ins Schlafzimmer und ruft irritiert in die Räume. Weil Timberlake ein nice guy ist und das Video natürlich unter Kunstfreiheit fällt, nehmen wir hin, dass er hier offensichtlich mit Alfred Hitchcocks Psycho von 1960 einen Klassiker zitiert, in dem der Voyeur Norman Bates Marion Crane zunächst nur beobachtet und dann in der Dusche ersticht.